Der Frau entweicht ein letztes, lautloses Keuchen, dann durchflutet, nur für uns ersichtlich, ein programmierter Höhepunkt ihren ganzen Körper. Außer Kontrolle, Kausalität. Es gibt kein Entrinnen davor. Wir sind für alle Zeit ihre Sklaven. Unsere einzige Hoffnung, unser einziger Frieden ist, es zu verstehen. Das Wieso zu verstehen. Das Wieso ist die wahre Quelle der Macht. Ohne sie sind sie machtlos. Der Merowinger hat recht. Erst wenn wir verstehen, warum Dinge passieren, erlangen wir Macht. Oder zumindest die Illusion davon. Aus Schicksalsschlägen werden Effekte, aus Ursachenforschung wird Selbstwirksamkeit. Jede noch so rudimentäre oder fehlerhafte Erklärung ist ermächtigender als keine. Deshalb ist der Mensch kognitiv permanent mit kaum etwas anderem beschäftigt, als zu versuchen, die Gründe für Ereignisse nachzuvollziehen. Die Wissenschaft nennt das auch Kontingenzbewältigung, die Einschränkung des Risikos, enttäuscht zu werden. Anders als einem Tier in freier Wildbahn erscheint uns ein plötzlicher Blitzeinschlag also nicht grundlos. Fußnote: Einige Tiere, zum Beispiel Krähen und Affen, erkennen durchaus eine Kausalität zwischen zwei Ereignissen. Krähen etwa legen Walnüsse auf die Straße vor einer Ampel, wenn diese rot ist, damit sie in der Grünphase von den Autos geknackt werden. Aber sie hinterfragen die Ursachen nicht und sie erfinden auch keine Ampelgötter. Ende der Fußnote. Da wir das Konzept Ursprung kennen, muss auch der Blitz irgendeinen Ursprung haben. Indem wir begreifen, dass irgendetwas oder irgendwer dieses Wetterereignis verursacht haben muss, und wenn es lediglich himmlische Wutausbrüche einer dem Menschen nachempfundenen göttlichen Entität namens Zeus sind, werden wir süchtig nach Erklärung.